fliegt der Luxemburger Carlsson wegen des Handspiels auch noch vom Platz. Spätestens da geht's für die Luxemburger nur noch um Schadensbegrenzung und die klappt ganz gut. Nur noch Gnabry mit Stirnband und ein zweites Mal Kimmich treffen kurz nach der Pause. Und so ist es ein klarer Sieg, aber keine Demütigung des Gegners. Uli Reitinger, Sportredaktion. Nächster deutscher Gegner ist am Montag in Belfast, Nordirland. Zum Wetter, die aktuelle Vorhersage des deutschen Wetterdienstes. Viele Wolken am Himmel, im Nordosten kann es immer mal nass werden. Nach Süden zu ein paar Wolkenlücken, lokal kann sich Nebel oder Hochnebel bilden. In der Nordhälfte Tiefstwerte zwischen 14 und 9 Grad, sonst bis 3 Grad. Der Samstag startet im Südwesten und Richtung Alpen nach Nebelauflösung teils sonnig, später Auflockerungen auch bis zur Mitte. Sonst bleibt es grau, Richtung Osten und an den Bergen Nieselregen. Die Temperatur steigt auf 14 bis 18 Grad. Das waren die Nachrichten. Mein Lieblingsstück von den Beatles, das hieß Abwechslungsreichtum. Das war ein Kernsatz von Henny Nachtsheim aus dem ersten Teil, der zweiteiligen Hommage zum 85. Geburtstag von John Lennon. In diesem nun folgenden zweiten Teil wird nicht nur er mit weiteren Kernsätzen zu hören sein. Ja, wenn, so hadert man, kann es eigentlich noch immer nicht begreifen. Wenn dieser psychisch gestörte Fan ihn nicht vor 45 Jahren erschossen hätte, dann könnte John Lennon jetzt bereits seinen 85. Geburtstag feiern. Hallo und willkommen im Kramladen mit Volker Rebell und mit dem zweiten Teil der Hommage an John Lennon aus Anlass seines 85. Geburtstages. Bis heute fasziniert er viele wegen seiner herausragenden Fähigkeiten als begnadeter Songschreiber und Sänger, aber auch wegen seiner facettenreichen und vielschichtigen Persönlichkeit. John Lennon war ein widersprüchlicher, aber aufrichtiger Mensch. Seine Ehrlichkeit konnte schonungslos und verletzend sein. Und auch wenn er seine Meinungen, Einsichten und Ziele änderte, er engagierte sich immer mit Haut und Haar. Er war authentisch und galt als unangepasst und unkonventionell und gerade deshalb wird er von vielen bis heute hoch geschätzt. Nicht zuletzt natürlich, weil er als Sänger und Songschreiber unverwechselbar war und weil man ihn als Kopf der Beatles anzusehen hatte. Eine ähnliche Wertschätzung spricht aus einigen Kommentaren und Beiträgen von Musikerinnen und Musikern, die in dieser Sendung zu hören sein werden. Aber das erste Wort, den ersten Song, soll John Lennon selber haben. In seinem posthum veröffentlichten Album Milk and Honey findet sich der Song I'm Stepping Out, in dem er singt: Bin heute Morgen aufgewacht mit dem Blues im Kopf, brauchst nicht nach dem Grund zu fragen. Ich ging in die Küche und zündete mir eine Zigarette an und hab meine Sorgen in den Himmel geblasen. Wenn es sich nicht richtig anfühlt, dann musst du es nicht tun. Hinterlasse einfach eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und sag ihnen, sie sollen sich zum Teufel scheren, wenn alles gesagt und getan ist. Du kannst es nicht allen recht machen, also scheiß drauf. Ich gehe raus. Woke up this morning, blues around my head. No need to ask the reason why. Went to the kitchen and lit a cigarette. Blew my worries to the sky. I'm stepping out. Everyone's as good. Summer repeat. Put on my spacesuit. I got to look my best. I'm going out to do the test. I'm stepping out. I'm stepping out. I'm stepping out, babe. I'm stepping. Im Januar 1984 erschien der Song I'm Stepping Out innerhalb des Albums Milk and Honey, an dem John Lennon noch bis kurz vor seinem Tod gearbeitet hatte. Am 9. Oktober wäre er 85 geworden. Aus Anlass dieses Datums habe ich befreundete Musiker und Musikerinnen gebeten, sich an dieser Sendung zu beteiligen und sich zu den folgenden drei Fragen zu äußern. Haben dich die Beatles oder speziell Lennon in irgendeiner Weise beeinflusst oder inspiriert? Gibt es in deinem Repertoire eigener Kompositionen einen Song, der irgendetwas mit Beatles, Lennon zu tun hat? Gibt es einen bestimmten Beatles- oder Lennon-Song, der dich in besonderer Weise beeindruckt hat? In diesem zweiten Teil der Lennon-Hommage werden wir Antworten hören von Henny Nachtsheim von Badesalz, Ali Neander von den Rodger Monotones, Uli Pfeiffer von Kick La Luna, Michael Sagmeister, Professor für Jazzgitarre, Andreas The August Schäufler von der Frankfurt City Blues Band und die junge Sängerin und Songschreiberin Caro Trischler. Bevor wir mit deren Beiträgen beginnen, sei noch kurz an einen berühmten und für Lennon typischen Beatles-Song erinnert. Vor 60 Jahren, im Oktober 1965, nahmen die Beatles den Lennon-Song Norwegian Wood auf, der anschließend noch eine Rolle spielen wird. Sat on the road. Willie the Walrus erschien vor dem Vorhang, um den nächsten Künstler anzukündigen, Mr. Lumberjack aus Norwegen. Diesmal erwartete das Publikum eine Waldlandschaft aus Dutzenden von Plastiktannen inklusive einem vorne am Bühnenrand positionierten Holzklotz. Ein stämmiger Mann im rot-weiß karierten Holzfällerhemd mit einer Axt auf der Schulter betrat die Bühne. Was folgte, war eine Art perkussive A Cappella-Nummer, die damit begann, dass Mr. Lumberjack anfing, Holz zu hacken, um dazu Norwegian Wood zu singen. Vermutlich hatte er geplant, durch regelmäßiges Hacken eine Art Rhythmus zu erzeugen. Da er aber kaum eins der Holzstücke schon beim ersten Mal richtig traf, sondern sie stattdessen meist nur touchierte, um sie so vom Holzklotz in alle Richtungen zu feuern und er deshalb immer rasch das nächste aus dem Korb holte, entwickelte sich die Nummer etwas holprig. Aber auch das schien niemanden zu stören. Jedes Mal, wenn ein Holzstück zu Boden fiel, wurde dies von einem kollektiven fröhlichen Bumm begleitet. Da Mr. Lumberjack aufgrund der eher geringen Trefferquote den Korb schneller leer machte als geplant, hatte er bereits Mitte der zweiten Strophe kein Material mehr, weshalb er noch einmal schnell den Refrain sang und dann abging. Zitat Ende. Das war eine kurze Leseprobe aus dem kürzlich veröffentlichten Roman Aller Kidnapping ist schwer, ein Mix aus Comedy, Krimi und Musikroman von Henny Nachtsheim, der einen Hälfte von Badesalz, außerdem Musiker, Songschreiber und Autor des extrem erfolgreichen Bühnenstücks Adlerherzen über die Fans der Frankfurter Eintracht, das in der Stadthalle von Sprendlingen derzeit läuft und ständig ausverkauft ist und deshalb im Juni 2026 in die Jahrhunderthalle höchst umzieht. Dennoch hat der Vielbeschäftigte sich die Zeit genommen, meine Frage zum Thema Beatles Lennon zu beantworten. Was sagt Henny Nachtsheim auf die Frage, haben dich die Beatles oder speziell Lennon in irgendeiner Weise beeinflusst bzw. inspiriert? Ich würde sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, von allen Bands, die mich irgendwie geflasht haben oder auch beeinflusst haben, waren die Beatles die mit dem größten Anteil. Weil ich einfach vor allem ihre Gabe, ihre unendliche Gabe, tolle, geile Refrains zu komponieren, wirklich bewundert habe. Und das hat mich vielleicht nicht immer bewusst, aber unbewusst auf jeden Fall beeinflusst, weil ich immer auf der Suche war bei allen Stücken, die ich geschrieben habe, die auch musikalisch aus mir rauskamen. Viele sind ja auch in Co-Produktion mit Ali entstanden, Ali Neander. Und da habe ich manchmal auch nur den Text gehabt und Ali hat die Refrains geschrieben. Aber es gibt durchaus eine ganze Reihe Stücke, wo auch der Refrain von mir ist. Und da war immer das Bestreben, es muss strahlen, es muss positiv klingen, es muss warm sein. Und da waren die Beatles-Refrains einfach das höchste Maß aller Dinge. Und deswegen kann ich schon sagen, dass die mich sehr beeinflusst haben. Liegt jetzt alles schon länger zurück, aber dieses Bestreben nach genau dem, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist eigentlich immer geblieben und das ist auch immer noch in mir. Also wenn ich mal wieder was schreibe und was komponiere, dann ist es immer noch getrieben von diesem Wunsch, dass es vor allem einen geilen Refrain gibt. Aus dem ersten Teil zum 85. Geburtstag von John Lennon wissen wir, wenn Henny Nachtsheim sich für einen einzigen Beatles-Song als seinen Hauptfavoriten entscheiden müsste, dann würde er den McCartney-Song Penny Lane wählen, hier kurz angespielt. Penny Lane, there is a barber showing photographs. Gibt es in deinem eigenen Repertoire, auf deinen eigenen Platten einen Song, der irgendetwas mit den Beatles oder mit John Lennon zu tun hat? Also eine klassische, wie soll ich sagen, Beatles-Hommage gibt es in meinen eigenen Stücken nicht. Ich habe auch nie darüber nachgedacht, dass es jetzt gut wäre, wenn das vielleicht so ein bisschen jetzt so nach dem Beatles-Stück oder nach dem klingen würde und oder wir zitieren jetzt mal ein Thema so ein bisschen oder lehnen uns an ein Thema an, indem wir was Ähnliches komponieren, so. Das gar nicht. Wie gesagt, es ging eher so generell um die positive Wirkung von Refrains, aber ich habe kein Stück, wo jetzt Leute später auch gesagt haben, hey, das klingt wie die Beatles, was ich jetzt tatsächlich trotzdem auch als Kompliment empfunden hätte. Aber so weit ist es dann doch nicht gekommen. Macht aber auch nichts. Aber mit etwas Fantasie könnte man doch eine gewisse Beatles-Ähnlichkeit heraushören, speziell bei seinem Song »Ein Lied für alle«, der von der Anmutung her ein wenig an den Beatles-Song »All Together Now« erinnert. Und von der ausgeprägten Melodiosität in den Strophen und im Refrain »Dam, da, da, da, da« eine gewisse Nähe aufweist zu populären Mitsingliedern der Fab Four. »Dam, da, da, da, da, dam, da, da, da, da, dam, da, da, da, da, da, da, dam, da, da, da, da, dam, da, da, da, da, dam, da, da, da, da, da, da, dam, da, da, da, da, dam, da, da, da, da, da, was wagen, die vom Walmart diese Jeans aus Polyester tragen, vom Campingwagen sauber ihren Rasen schneiden, bei Big Brother mit den Inhaftierten leiden. Das ist ein Lied für alle, die an unsere Umwelt denken, ihren Wagen mit Bedacht in die Auffahrtskurve lenken, um dann dort gut getrennt und ganz unverborgen ihren Müll durch die Seitenfenster zu entsorgen. Dieses Lied ist nur für euch, es ist nur für euch gedacht. Ja, ich hab es wirklich gerne nur für euch gemacht. Und ich hoffe, dass es gut in euren Ohren klingt, weil nur selten auch mal jemand für die Mehrheit singt. Und das geht so. Dam, da, da, da, da. Dam, da, da, da, da. Dam, da, da. Aus gutem Hause stammen, beim Schlussverkauf galant, Omis in den Boden rammen, mit dem Sohn im fairen Wettkampf um die Wette saufen, ihre Töchter nur als Gag Anabolika taufen. Dieses Lied ist auch für die, deren Leben uns faszinieren, die zum Glück im Kino laut und deutlich telefonieren, die uns gerne und auch offen Emotionen zeigen, beim Oktoberfest nackt Tische besteigen. Dieses Lied ist nur für euch, es ist nur für euch gedacht. Ja, ich hab es wirklich gerne nur für euch gemacht. Und ich hoffe, dass es gut in euren Ohren klingt, weil nur selten auch mal jemand für die Mehrheit singt. Und das geht so. Dam, da, da, da, da. Dam, da, da, da, da. Dam, da, da, da, da, da, da. Doch ich arbeite schon jetzt an Part 2. Da, da, da, da. da da da da da da. Auch bei diesem Song, ein Lied für alle aus dem Album Es wird Zeiten geben von 2017, hat Henny Nachtsheim musikalisch eng mit Ali Neander zusammengearbeitet, dem Mastermind der Rottgau Monotones. Er ist ja auch Komponist und musikalischer Leiter des erfolgreichen Bühnenstücks von Henny Nachtsheim Adlerherzen und einer der universellsten Gitarristen Deutschlands. Und auch er hat sich an dieser Hommage-Sendung zum 85. Geburtstag von John Lennon beteiligt. Es gibt ja immer mal diese Frage, wer ist oder war dein Lieblings-Beatle? Ich habe die Frage nie wirklich verstanden, weil das Tolle an den Beatles war ja gerade, dass sie größer waren als die Summe ihrer Einzelteile und dass die Tatsache, dass es hier vier befreundete Leute aus Liverpool, proletarische Liverpooler, die sich nichts geschenkt haben und trotzdem unverbrüchlich miteinander musiziert haben, dass das anscheinend so eine gute Qualitätskontrolle war, dass es quasi niemand erlaubt war, seine Manierismen zu breit auszuspielen. Und deswegen war das auf diesem unfassbaren Level. Trotzdem ist natürlich klar, in der Rückschau, dass John Lennon so ein bisschen der geheime Bandleader war. Vielleicht, weil er einfach der größte Macho war, keine Ahnung. Und vielleicht auch, weil es so eine gewisse Entschlossenheit von ihm ausging, dass er nicht unbedingt jedem gefallen muss. Was vielleicht bei den anderen nicht so der Fall war. Keine Ahnung, ist schwierig. Wie auch immer. Trotzdem ist der Einfluss natürlich auch von John Lennon nach den Beatles ist unbestreitbar. Was der Einfluss auf die eigene Musik ist, ich kann jetzt kein spezifisches Beatles beeinflusstes Stück nennen, aber es gibt ein paar Sachen. Leslie-Gitarren, gedoppelte Slide-Gitarren, absteigende Basslinien, so. Es gibt beateleske Elemente, an denen kommt kein Musiker, keine Musikerin vorbei. Und doch könnte man bei einem seiner Songs mit den Rottgau Monotones einen musikalischen Beatles-Bezug herstellen. Beim Monotones-Song »Willst du gehen?« höre ich schon im Intro in der Melodie der Melodika eine große Beatles-Ähnlichkeit zu Lennons Mundharmonika-Intros, wie etwa in »I should have known better«. Und auch in der Harmonik glaube ich, eine gewisse Beatles-Verwandtschaft herauszuhören, ohne allerdings Ali Neander hier etwas unterjubeln zu wollen. Oder fängt ob ein Hauch von Beatles-Musik durch diesen Rocksong aus dem Album Adrenalin der Rodgau Monotones weht? Und wie sieht es bei Ali Neander mit einem Beatles-Lieblingssong aus? Gibt es den? Welches Stück? Also Beatles-Stücke ist schwierig, weil die sind so im Rückenmark, dass man im Grunde nicht darüber befindet, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern es ist wie so ein Teil des Organismus. Ein Stück, was ich wiederentdeckt habe, ist Across the Universe. Das ist, glaube ich, auch von den Get Back Sessions. Ist irgendwie ein so, wie er so seinen Frieden schließt. Vielleicht auch so mit dem Ende der Beatles, keine Ahnung, man soll das nicht überinterpretieren. Aber das ist ein super Stück, sehr Lennon. Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David, oh, nothing's gonna change. Der Lennon-Song Across the Universe dürfte auch Uli Pfeiffer gefallen. Sie ist Professorin für Musik in der sozialen Arbeit an der Frankfurter Fachhochschule, ist Gründungsmitglied der weiblichen Ethno-Pop-Gruppe Kick La Luna. Sie ist Bassistin, Sängerin und Songschreiberin, auch in ihrer eigenen Gruppe Friends in High Places. Und auch sie habe ich nach ihren Bezügen zu den Beatles gefragt. Ja, zu deiner Frage fallen mir gleich zwei Episoden aus meinem Leben ein. Die eine Episode geht sehr weit zurück. Ich glaube, ich war damals so um 10 Jahre herum alt und habe damals die Beatles entdeckt, zusammen mit meiner Schwester. Meine Tante hatte einige Platten zu Hause und wir waren dort mit unseren damals ganz neuen Kassettenrekordern, also diesen kleinen ollen Dingern, mit denen man aufnehmen konnte, aber live nur aufnehmen konnte. Also wir haben die Platten abgespielt, haben dann auf Aufnahme gedrückt und alle im Raum mussten ganz still sein, was natürlich bei so vielen Platten dann irgendwie nicht funktioniert hat, weil meine kleinen Cousins dann immer dazwischen geredet haben. Das ist dann auch auf den alten Aufnahmen drauf. Ja, und diese Aufnahmen waren für mich quasi meine ersten Platten, ja, meine erste Musik, die ich so richtig intensiv gehört habe. Und ich habe mitgesungen, alles auf Englisch, und ich konnte überhaupt kein Englisch und ich wusste überhaupt nicht, was ich da mitsinge, aber ich konnte alles auswendig. Von daher haben mich die Beatles sehr geprägt. Ja, und die andere Episode spielt in 2001, und zwar am 14. September 2001 hatten wir mit Kekla Luna einen Auftritt im Kolossal in Aschaffenburg. Und ja, 3 Tage vorher, am 11. September, war der große Terrorangriff in das World Trade Center und alle standen unter kollektivem Schock. Und wir dachten, ja, wie kann man da überhaupt auftreten? Wie kann man da Party machen? Das geht irgendwie so gar nicht. Was spielen wir da? Wie wird das Konzert werden? Und wir haben dann einen Song gesucht, der uns ja viel sagt, viel bedeutet und von dem wir dachten, das passt. Das war der Song von John Lennon, Imagine. Und den haben wir dann spontan dort im Kolossal am 14. September gespielt und dann auch auf der nächsten Platte dann auch ja, festgehalten. Das ist die zweite Geschichte, die uns dann sehr mit John Lennon verbindet. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you join us and the world will be as one. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too. Imagine all the imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of men. Imagine all the I hope someday you'll join us. Und wenn ich jetzt so denke, welche Songs waren das, die mich so am meisten beeindruckt haben, ich habe jetzt auch gerade noch mal reingehört, das ist eigentlich so, ja, Blackbird ist ein totaler Lieblingssong, dann Alan Rigby oder I Am The Walrus oder The Fool on the Hill oder auch While My Guitar Gently Weeps. Ja, das hat mich sehr begleitet. Ich habe auch natürlich dann auch Platten von John Lennon gehabt, auch natürlich über meinen kleinen alten Kassettenrekorder aufgenommen. Das sagt Uli Pfeiffer von Kick La Luna. Und aus der großen Auswahl von Beatles-Songs, die sie besonders schätzt, sei hier der Song While My Guitar Gently Weeps von George Harrison herausgegriffen. Es gibt natürlich auch Musiker, die mit den Songs der Beatles nicht viel anfangen können. Dazu gehört auch Michael Sagmeister, Professor für Jazzgitarre an der Frankfurter Musikhochschule, Preisträger des Hessischen Jazzpreises und einer der allerbesten Gitarristen zwischen Bebop und Fusion. Zwar hat auch er schon balladeske Gitarrenstücke komponiert, etwa auf seinem Album The Antonella Letters, die mit harmonischen und melodischen Motiven umgehen, deren Grundsubstanz auch den Beatles nicht völlig fremd ist. Aber natürlich hat die harmonische Ausdifferenzierung und tonale Verdichtung einer Sagmeister-Ballade mit einer Beatles-Ballade nicht viel zu tun. Aber immerhin blitzt im Sagmeister-Titel Dry Your Tears, die hier im Hintergrund läuft, ganz kurz eine Tonfolge auf, die fast identisch ist mit der Melodie von Eleanor Rigby. Und um diesen McCartney-Song geht es auch in Michael Sagmeisters Beitrag zu dieser Sendung aus Anlass des 85. Geburtstages von John Lennon. Wenn ich ganz ehrlich bin, war ich nie ein großer Beatles-Fan. Nichtsdestotrotz gab es die eine oder andere Komposition, die durch einen anderen Künstler, wie zum Beispiel einen Gitarristen, den ich sehr geschätzt habe, der leider schon lange verstorben ist, Wes Montgomery. Und hier gab es eine Nummer, die von Wes interpretiert worden ist. Das war Eleanor Rigby Mehr kann ich eigentlich zu diesem ganzen Phänomen nicht sagen. Freue mich sehr, wenn Leute sich über Bands freuen und große Fans von den Beatles sind. Aber wie gesagt, meinerseits gab es nie so eine große Affinität zu dieser Band. Aber das wäre wohl das Einzige, was ich zu den Beatles von meiner Seite aus sagen könnte. Ich wünsche weiterhin viel Spaß bei der Sendung. Alles Liebe, Michael Sagmeister. Der Jazz-Gitarrist Wes Montgomery, berühmt für seine Oktavtechnik, interpretierte den McCartney-Song Eleanor Rigby 1967 in seinem Album A Day in the Life, in dem er auch diesen Beatles-Klassiker A Day in the Life bearbeitet hat. Auch die renommierte Frankfurt City Blues Band, die seit Jahrzehnten als die Institution in der Rhein-Main-Region und weit darüber hinaus für eine kreative und individuelle Spielart des Blues und verwandter Stilarten gilt, auch die 1976 gegründete Frankfurt City Blues Band hat in all den Jahren immer wieder Beatles-Songs bearbeitet, was Andreas The August Schäufler, Sänger und Keyboarder der Band, mit einer kleinen Session bestätigt. Lieber Volker, ich spiele dir jetzt mal was vor. You can talk to me. You can talk to me. You can talk to me. If you're lonely, you can talk to me. Das war ein Ausschnitt aus Hey Bulldog und ich habe dir das jetzt vorgespielt wegen diesem Akkord. If you're lonely. Das ist ein B-Dur 7 mit einem H im Gesang. Und das ist schon ein ziemlich schräger Akkord und sowas haben damals meines Wissens nur die Beatles fertiggebracht. So einen Akkord in ihren Song einzubauen. Und deswegen habe ich die Beatles immer als die musikalischere oder innovativere Band wahrgenommen, verglichen zum Beispiel mit den Stones. Und ich kann mich erinnern, dass sie mit jeder neuen LP, dass sie sich neu erfunden haben. Und da war eine Entwicklung drin, die ich erst viel später vielleicht bei Stevie Wonder oder Prince gehört habe. Die Beatles waren ganz lange meine Lieblingsband und ich habe auch noch ein Songbook, Beatles Complete. Das ist bei mir total zerfleddert, weil ich da ewig mitgearbeitet habe und draus gesungen habe. Und die Frankfurt City Blues Band hat ja auch immer wieder sich versucht an neue Interpretationen von Beatles Songs. Zum Beispiel auf der One to Go Go CD haben wir Hey Bulldog oder Lucy in the Sky neu interpretiert. Und zum Thema Lennon-McCartney, also McCartney war vielleicht der bessere Komponist oder vielleicht sogar musikalischer, aber ich habe Lennon immer als den schrägen und experimentelleren Typ wahrgenommen. Und deswegen war Lennon für mich der Lieblingsbeatle. Lennon-Song Hey Bulldog, neu bearbeitet von der Frankfurt City Blues Band in ihrem eigenen Stil, den sie Psychedelic Blues nennen. Eine andere stilistische Ausrichtung, eine Art Folk-Jazz mit Soul und brasilianischen Elementen, verfolgt die junge Sängerin, Gitarristin und Songschreiberin Caro Trischler, die Jazzgesang an der Musikhochschule in Mainz studierte und für ihr zweites Album When You Know You Know den Wormser Jazzpreis 2025 erhielt. Neben ihrem eigenen Trio ist sie auch Sängerin in Ali Neanders Organ Quartett. Für sie, Jahrgang 1995, sind die Beatles, die sich ja schon 1970 aufgelöst haben, eine musikhistorische Größe. Ihr musikalischer Beitrag, den sie für diese Sendung aufgenommen hat, ist ganz wunderbar. Aber zuerst ist zu hören, was sie über die Beatles denkt. Ich hatte eigentlich nicht so viel mit den Beatles zu tun. Ich kannte natürlich sehr viele Stücke, weil man die einfach kennt, besonders wenn man was mit Musik zu tun hat. Und dann war es so, ich glaube so vor circa 4 Jahren, dass ich mit dem Ali ein Duo-Konzert gespielt habe, bei dem es gewünscht war, dass wir ein paar Beatles-Stücke spielen. Und dafür habe ich dann mal Stücke ganz bewusst angehört und ich weiß noch, wie ich über meine Monitorboxen Across the Universe gehört habe. Und das hat mich richtig berührt. Das war klanglich so schön. Und da hatte ich richtig Gänsehaut. Mehr als nur Gänsehaut überkam mich, als ich ihre kurze Live-Aufnahme, die jetzt gleich folgt, zum ersten Mal gehört habe. Eine Kurzfassung von Blackbird, die Caro Trischler eigens für diese Sendung aufgenommen hat. Brillant und zum Niederknien schön. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to rise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see that all your life you're only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night. Was kann danach noch kommen? Mit Caro Trischlers wunderbarer Live-Aufnahme von Blackbird geht der zweite Teil im Kramladen mit Volker Rebell zum 85. Geburtstag von John Lennon so langsam zu Ende. Es folgt noch eine Neubearbeitung des Lennon-Songs Don't Let Me Down von Thomas Langer und Band.